herzlich willkommen zum Uncast Episode 495, fit für 2020. Ja, der erste Uncast im Jahr, und deswegen wünsche ich euch natürlich nochmals ein frohes neues Jahr. Eben hätte ich fast gesagt frohe Weihnachten. Alter Schwede. Ja, und ich hoffe, ihr habt ein tolles Technikjahr, ein tolles Android-Jahr, was auch immer für ein Android das sein wird. Ja, da kommt ja einiges auf uns zu, schätze ich mal, 2020. Und ja, müssen wir wie immer uns überraschen lassen, ja, was das Jahr 2020 da bringt. So, ne, schöne Weisheiten und so, bla bla. Aber ich fange gleich mal an. Ich habe nämlich das Honor Band 5 getestet. Ich habe ja letzte Woche über die Huawei Watch GT 2 gesprochen. Die hatte ich mir gekauft und habe die dann trotzdem zurückgeschickt, auch wenn sie sehr, sehr gut war. Das muss man schon sagen. Eigentlich ganz, also ganz toll für so eine Smartwatch eben. Allerdings ist es halt so, dass ich, ja, Smartwatch und ich, es ist nicht ganz so kompatibel, ja, weil ich da eben in Verbindung mit einem Smartphone, ja, früher hatte ich mein Tablet mit der Pebble zusammen, da war das absolut unabdingbar, aber mit dem Smartphone zusammen sehe ich das eigentlich nur als Spielerei, ja, weil ich habe das Smartphone sowieso fast permanenten Griffeln, ja, und da brauche ich eben keine Smartwatch, um dort Funktionen zu nutzen, die auf dem Handy besser gehen. Aber es gibt ein paar Sachen, was mich dann doch eben gereizt hat. Einmal die Benachrichtigung am Arm durch Vibration, ja, und kurzes Überfliegen der Nachrichten auf der Watch. Das war sehr, sehr interessant. Auch wenn man mal das Handy irgendwo liegen lässt und ja, droht es zu vergessen, ja, wie oft ist mir schon passiert, ja, Treppe runter und dann Smartphone vergessen, unten irgendwann gemerkt, wieder hochrennen, ja, schlecht, aber so geht es dann doch recht schnell, dass man das merkt, oder im Auto mal liegen lassen, das Smartphone, ja, gar nicht gut, auch da kriegt man dann eben eine Benachrichtigung. Das zweite waren die Fitnessfunktionen. Ich finde es eigentlich ziemlich gut, dass man eine Pulsüberwachung hat, dass man auch eine Schlafüberwachung hat. Auch das finde ich äußerst interessant, dass man die Schlafqualität durchaus nachvollziehen kann und eventuell auch dann dagegen steuern. Das ist extrem wichtig, Leute. Schlaft mehr. Ja. Und auch sowas wie der Blutsauerstoffgehalt finde ich äußerst interessant, dass man das heutzutage schon mit so einer Smartwatch messen kann. Ja, und was bleibt einem da anders übrig, wenn man sagt, okay, also die Uhr für, ich habe die für 199 € bekommen, was eigentlich ein recht guter Preis war, aber ich muss sagen, nein, für 199 € ist, finde ich, das als Uhr nicht gerechtfertigt und andererseits als Smartwatch mit den Funktionen, die ich brauche, wiederum zu teuer. Und deswegen habe ich mir mal das Honor Band 5 angeguckt und siehe da, die meisten Funktionen, die ich haben möchte, von der Huawei Watch GT 2, die übrigens ja baugleich ist mit der Honor Magic Watch oder Honor Watch Magic 2, genau, sind vorhanden im Band 5. Ja, ein paar Abstriche gibt es natürlich zur großen Smartwatch, ja, also zu der GT 2. Natürlich sind die Berichte auf dem Band nicht so umfangreich wie beispielsweise auf der Smartwatch. Da konnte man noch wesentlich mehr Details sehen, beispielsweise bei der Bewegung, ja, hier hat man ja auch einen schönen Schrittzähler drin, auch hier, wenn man den Arm zu sich bewegt, dann geht das Display an, ja, je nachdem, je nach Watchface hat man hier Zum Beispiel die Schrittzahl obendrauf, Uhrzeit natürlich, Datum, ja, Anzeige, wie viel Akku noch vorhanden ist, da komme ich auch gleich noch dazu, Bluetooth-Verbindung und so weiter. Wenn man drauf drückt, sieht man auch die den Wetterstatus momentan. Und wenn man jetzt zum Beispiel da ins Menü geht und schaut da nach den Schritten, da gibt es auch nochmal ein spezielles Menü, da sieht man dann auch mehr. Zum Beispiel habe ich heute 4673 Schritte gemacht, ja, unglaublich. 107 Kilokalorien sind damit verbrannt worden. Das ist eine Strecke von knapp 4 Kilometern, 6 Minuten Dauerbewegung habe ich gemacht. Das stimmt eigentlich nicht, ja, aber das zählt wohl erst ab einer gewissen Stärke. Also nicht einfach nur rum, ganz langsam rumlaufen oder so, das zählt noch nicht als dauerhafte Bewegung. Ja. Aber die Aktivitätsbewegung, und da war ich ja zum Beispiel von 12 Stunden, 10 Stunden aktiv, ja. Auch da kriegt man noch eine kleine Info, wenn man da drauf drückt, und so weiter. Dann kann man hier den Menüpunkt Herzfrequenz, ja, den kann man manuell aufrufen, und dann kriegt man hier auch die Herzfrequenz direkt angezeigt, hier 88 Beats per Minute, ja. und genauso ist es mit dem Blutsauerstoffgehalt. Dann die Schlafzeit kriegt man hier angezeigt, 7 Stunden, 12 Minuten, das war mein Schlaf heute, ja, gar nicht so schlecht. Dennoch, wenn man sich das etwas genauer anschaut, dann sieht man eben, dass ich ein paar Mal wach war und deswegen bin ich entsprechend müde. Ja, dann ist ein Musikplayer drin mit der neuen Software. Kann man hier zum Beispiel auch Spotify auf dem Smartphone starten. Also der Musikplayer, der gerade aktiv ist, der wird dann hier damit gesteuert. Was ich ebenfalls sehr, sehr interessant finde. Man hat einmal natürlich Play-Pause, laut-leiser. Diese Lautstärke regulieren funktioniert übrigens auch für die Systemlautstärke. Auch das sehr interessant, meiner Meinung nach. Und vor und zurück springen bei den Titeln, ja, also so die grundlegenden Funktionen. Da hat man noch ein Menü mehr, darunter verbirgt sich dann ein Timer, Stoppuhr, die Watchfaces, die man einstellen kann, da komme ich gleich nochmal dazu. Das Telefon suchen, da kann man das Telefon eben anpiepsen sozusagen und dann meldet es sich, wenn man das ja öfters mal vergisst. Ja. Die Helligkeit kann man einstellen. Und auch hier Akkuinformationen, wie viel Akku da noch drauf ist. Bei mir übrigens nur noch 9%. Ja, das kommt daher, weil ich das tatsächlich am Donnerstagmittag hier quasi in Betrieb genommen habe. Und jetzt seht ihr, es ist hier Montagabend und es ist eben 9%. Das heißt, ich muss jetzt nach dem Ancast muss ich das gleich an die Ladestation setzen. Und da könnt ihr erkennen natürlich, dass es nicht 14 Tage hält. Das kommt daher, weil ich bei der Herzfrequenzmessung die 24 Stunden Echtzeitmessung eingestellt habe und nicht die empfohlene 24 Stunden Smart-Messung. Ja, das ist dann keine Echtzeit, sondern da wird quasi anhand von den Bewegungsprofilen, ja, wird dann eben die Herzfrequenzmessung dazugeschaltet. Ansonsten wird nur in bestimmten Abständen eben die Herzfrequenz überwacht. Und das, was ich eben eingestellt habe, das ist eine permanente Überwachung, ja, lückenlos hier von der Herzfrequenz, und das bedeutet dann eben entsprechend genauere Werte. So. Abgesehen davon gibt es zwei große Unterschiede zwischen der Smartwatch, Honor Smartwatch bzw. Huawei GT2. Und zwar ist das, einmal ist kein GPS in dem Band drin. Bei den Workouts, die hier übrigens auch sehr umfangreich sind, wird das GPS vom Smartphone benutzt. Ebenso ist kein Höhenmesser, also kein Barometer drin. Und da wird entsprechend bei der Höhe, gibt es da keine Aufzeichnung. Ja, man hätte es durchaus machen können über GPS, das ist ein kleiner Kritikpunkt. Also wenn schon das GPS, für das Workout benutzt wird, dann hätte man das auch durchaus die GPS-Daten, die werden ja mitgesendet, für die Höhe auswerten können und dann hätte das auch funktioniert. Ja. Leider wurde das eben versäumt und damit kann man eben die Workouts nicht höhenmäßig speichern. Damit ist natürlich sind natürlich manche Workout-Programme, die es bei der Huawei Watch gab, hier sinnlos, beispielsweise das Bergwandern. Das ist hier vollkommen sinnlos anzugeben, denn wenn das Programm eben die Höhe nicht mitspeichert, kann man damit auch keine speziellen Rückschlüsse ziehen. Deswegen gibt es hier auch nur ein herkömmliches Programm dafür, für eben Gehen. Und zwar geht es da einmal Laufen Outdoor, Laufen Indoor, Gehen Outdoor, das wäre dann zum Beispiel Wandern, ne, und Gehen Indoor, Radfahren Outdoor und Radfahren Indoor, sowie ein Crosstrainer, Ruderergometer und Schwimmen, ja, und ein freies Training. Ja. Also es sind immer noch genug ja, Modis drin, die man da nutzen kann. Von daher ist es okay, finde ich. Schade eben um das Bergtraining, aber was soll's. Ja, man kann eben nicht alles haben für ein Band, das, haltet euch fest, 29,99 kostet offiziell. Bei einem großen Elektronikhändler habe ich aber gesehen, leider nur für 33,95 momentan. Obwohl es in der offiziellen Seite für 29,99 angegeben wird, aber nicht lieferbar. Ne? Sehr seltsam. Und dann gibt es noch das Nachrichtenmenü. Wenn da Nachrichten reinkommen, dann kann man die dort eben ansehen, ja, in Kurzform. Und die Übermittlung von diesen Nachrichten an die Watch-Funktion oder an das Band funktioniert auch recht gut. Sofern natürlich die Verbindung, die Bluetooth-Verbindung vorhanden ist. In der App selbst kann man dann jede Menge einstellen, beispielsweise eben auch diese Funktion, dass wenn man den Arm zu sich hindreht, ja, dass dann eben das Watch, also die Uhr oder das Band angeht, ja, das Display. Und wenn man wieder wegtritt, geht es aus, beziehungsweise nach 5 Sekunden. Man kann auch verschiedene Sachen hinsichtlich der Nachrichten einstellen. Also da kann man wählen, welche Apps beispielsweise Nachrichten an die Uhr melden sollen, so dass man eben ja nicht von jeder App gestört wird, ja, sondern dass man dann eben sagt, okay, hier, ne, mein Line soll hier mir ein Signal geben, mein Mailprogramm und SMS und das war's oder so oder was auch immer. Ne? Und das funktioniert mit den verschiedensten Programmen, egal ob jetzt das LG Smart Sync U, ja, für zum Beispiel die Waschmaschine, ganz lustig, also wenn meine Waschmaschine fertig ist, kriege ich das jetzt auch auf das Honor Band geschickt, die Nachricht, ganz cool. Ja, man kann eben da ganz lustige Sachen machen, beziehungsweise ist ein eben vernünftig. Na, und da kann man eben auch einstellen, dass wenn das Smartphone aus dem Bluetooth-Bereich des Handys kommt, dass dann eben kurz vibriert, ja, und kurz angezeigt wird, dass eben hier keine Bluetooth-Verbindung mehr besteht. Und damit kann man eben schnell erkennen, wenn man jetzt das Handy irgendwo liegen lässt und geht aus dem Bereich von dem Handy, das sind jetzt ca. 10, 12 Meter, entfernt man sich und dann gibt es relativ schnell diese Benachrichtigung, hallo, eben wurde die Bluetooth-Verbindung getrennt, ja, und dann kann man dann gleich auf die Suche gehen, ne? Und ja, wenn man sich dann Richtung hin bewegt und das wieder eine Bluetooth-Verbindung gibt und findet es trotzdem noch nicht, dann kann man eben hier auf diese Funktion Telefon suchen gehen und dann meldet sich das Telefon und dann nix wie hin, ne? Also ich finde es gar nicht so schlecht. Wie gesagt, für den Preis ist es mehr als funktionell. Ja. Und ich habe auch das jetzt am Samstag war es, genau, auch getestet mit einem beim Geocaching. Die Aufzeichnung war ziemlich genau. Ich habe dann noch ein Garmin mitlaufen lassen. Ja. Da war, also hier zum Beispiel wurde dann gesagt 9,33 Kilometer auf der Uhr und auf dem Garmin waren es dann etwa 9,41. Also etwa 12 Meter oder so Unterschied. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ja? Ist doch gar nicht mal so schlecht. Halt 600 Meter in etwa sind es. Genau, 600 Meter etwas sind es gewesen. An Genauigkeit. Nein, Entschuldigung, 60 Meter. Ach, ich komme total durcheinander, weil die Angaben sind ein bisschen unterschiedlich zwischen dem Garmin und der App. Also 60 Meter etwas sind es gewesen. So, 600 Meter wären natürlich viel zu viel. 60 Meter geht. Das ist natürlich auch deswegen so, weil eben das GPS vom Smartphone mitgenutzt wird, das erfreulicherweise strommäßig bei mir, also zumindest beim Honor View 20, so gut wie überhaupt nicht aufgefallen ist. Also ich bin mit 100% losgelaufen, ja, und habe dann quasi mit Nutzung von CGEO, das ist ein Smartphone Geocaching Programm, ja, und etlichen habe ich noch etwa 91% Akku auf dem Rückweg gehabt, das muss man aber vorstellen, und als ich angekommen bin, und das waren ungefähr etwas über 3,5 Stunden unterwegs, und da könnt ihr euch vorstellen, dass es nicht groß Strom gebraucht hat, denn das meiste an Saft hat eben das CGEO gebraucht und das dauernde Anschalten vom Handy-Display für Fotos und so weiter. Also es hat so gut wie überhaupt nichts gebraucht, diese Abfrage. Fragt mich nicht, wieso. Ja, mittlerweile sind ja die GPS-Abfrage Routinen ziemlich effektiv, ziemlich performant auf den Smartphones und brauchen entsprechend wenig Strom. Von daher ist es vielleicht nicht so verwunderlich, dass das eben nicht mehr ins Gewicht fällt. Also mir war das sehr, sehr positiv aufgefallen, ja. Und die Wegführung war auch eindeutig zu erkennen. Man hat dann eine Übersichtskarte, wo man genau den Weg verfolgen kann, den man gegangen ist. Beim Workout wohlgemerkt. Das wird nur beim Workout gespeichert. So gibt es keine Wegeverfolgung oder ähnliches. Und da wird auch das GPS vom Smartphone nicht aktiviert, sondern nur bei diesem Workout, dass da eben exakter gemessen wird und dann, dass man dann auch seine Route hat. Und diese dann eventuell auch nachvollziehen kann. Schöne Sache. Preis No-Brainer. Ja, so ein Smartband für 30 Euro. Ja, das kann man sich einfach mal so zulegen. Ja, die Schlafüberwachung funktioniert auch gut. Es ist, wie gesagt, in der App Your Way Health wird dafür genommen. Geht es wunderbar. Your Way Health muss installiert sein. Genauso wie die Your Way Mobile Services. Und wenn das der Fall ist, dann werden diese Daten auf Wunsch auch mit MyFitnessPal oder mit Google Fit abgeglichen, ja, sodass da eben auch diese Dinger übereinstimmen, die Daten. Für mich sehr wichtig, denn auch hier wird jeder Meter wird gerechnet, zum Beispiel für Pokémon Go, ja. Auch im Hintergrund, ich habe das Adventure Sync hier aktiviert und von daher ist es gleichzeitig auch hier ein Laufen für Pokémon Go. Gar nicht schlecht. Ja, ich bin soweit zufrieden, klar, bei dem Preis sowieso kein Problem. Für das Geld, was die Your Way Watch gekostet hat, dann könnt ihr gleich sehen, dass jetzt für mich von den Funktionen her die wichtigsten Funktionen, die ich wollte, eben in dem im Honor Band 5 waren, ja, und in der Your Way Watch quasi das, was dann als Zusatz gab, viel zu teuer war. Also für das Geld habe ich mir jetzt zwei Bands gekauft, zwei Honor Band 5, ja, und unglaublich, ein Raspberry Pi 4 mit 4 GB. Ja, das alles konnte ich eben mit dem Geld kaufen, ja, was ich da genommen habe, ja, für die Watch, ne? Das zweite Band habe ich verschenkt. Ja, und so seht ihr, ist es dann eben recht ein recht gutes Schnäppchen gewesen. Der Raspberry Pi 4, übrigens, wer sich dafür interessiert, den habe ich auch getestet in der Ausgabe der Rios Wochensicht. Ja, in der ersten. Auch da werdet ihr überrascht sein, zu welchem Fazit ich gekommen bin. Ja. Jo, genau. Also, so sieht das aus. So, jetzt geht schon wieder der Screenshoner von meinem Smartphone an. So, Desktop. Ja, okay, vielleicht sage ich jetzt noch kurz was zu Änderungen, die es geben wird. Auch das habe ich bereits in der Rios Wochensicht gesagt, aber nicht jeder von euch hört ja auch die Rios Wochensicht. Und deswegen sage ich es natürlich hier auch. Es gibt ein paar kleine Änderungen in Zukunft. Die Audioaufnahme wird mit dem Raspberry Pi eben gemacht. In Zukunft. Diese Sendung, wenn ihr jetzt genauer hinhört, extra deswegen, die ist noch mit dem alten Setup gemacht, weil ich noch ein Problem habe mit dem HDMI-Umschalter und USB-Umschalter. Ja, genau. So langsam wird es eng auf meinem Schreibtisch und dann habe ich natürlich nur einen Monitor für mehrere Geräte und eine Tastatur und eine Maus für mehrere Geräte und da muss ich dann eben auch umschalten. Ne? Ja, so sieht's aus. Aber wie auch immer, wenn das gelöst ist, ab nächste Woche werde ich dann eben den Netcast mit dem Raspberry Pi aufnehmen. Das löst hier auch ein paar Platzprobleme wiederum. Wenn ihr hier das Chaos jetzt sehen würdet, ja, würdet ihr Tränen in die Augen bekommen. So schlimm ist das hier. Ich kann mich hier kaum bewegen. Ne? Naja. Auf jeden Fall wird auch der Uncast, genau wie die Rios Wochensicht, in Zukunft als MP3-Datei hochgeladen werden und nicht mehr als FLAC-Datei. Ich glaube, das ist auch nicht so wichtig, schätze ich mal, weil ein Audio Netcasts als FLAC im verlustfreien Format ist totaler Overkill. Ja. Also da wird man wahrscheinlich überhaupt keine Unterschiede hören können, wenn ich das jetzt in MP3 hochlade, zumal ja auch die verlinkte Version eine MP3-Version ist, die aber automatisch gemacht wird von archive.org. Und da war immer das Problem, erstmal hat in den letzten Wochen der Upload zu archive.org, vor allem in den letzten 2 Wochen, extrem lange gedauert. Also das war wirklich eine Minute, da sind vielleicht 2 MB oder so drüber gegangen. Das könnt ihr euch vorstellen, ne, wenn so eine FLAC-Datei hier 250 Megabyte hat, was regelmäßig so ist bei dem Uncast, dann könnt ihr natürlich schon sehen, wie der Rio schon wieder, ne, hier auf dem, wie Rumpelstilzchen auf einem Bein rumhüpft und, ne, durchdreht. Und deswegen mache ich das so. Außerdem wird dann eben diese Ogg Vorbis-Datei, die nach wie vor zum Downloaden bereitsteht, wenn ihr das wollt, ja, die wird dann aber von der MP3-Version kodiert. Das heißt, die wird dann ein klein wenig im Nachteil sein, qualitätsmäßig. Aber da Ogg Vorbis eine ziemlich gute Komprimierung hat, ist es auch eben nur sehr, sehr gering. Und der Unterschied, weil eben auch das ja nur Audio ist. Ja, also von daher, denke ich, wird es nicht sehr ins Gewicht fallen. Die Dateien sind dann schneller online, denn das war der nächste Punkt, bis dann eben die MP3-Dateien bei archive.org von der FLAC-Datei erstellt wurden. Das hat manchmal einen Tag gedauert. Das ist einfach viel zu lange. Früher, also noch vor wenigen Wochen, war das eigentlich so, dass das innerhalb von 5 bis 10 Minuten abgeschlossen war. Dann war öfter als mal, dass es 1 bis 2 Stunden gedauert hat und jetzt in der letzten Zeit war es halt doch ein paar Mal schon, wo es eben nicht fertig geworden ist, wo ich dann nach einer halben Stunde, Stunde Warterei, dann doch eben noch schnell die MP3-Version kodieren musste und nochmal zusätzlich hochgeladen habe, damit ihr auch noch montags den Uncast bzw. die Rios Wochensicht bekommt. Und deswegen wird es eben diese Änderung geben. Tja. So, jetzt komme ich noch zu den News, die ich diese Woche hier herausgefriemelt habe. Viel ist es ehrlich gesagt nicht, ja, und das wundert mich natürlich auch nicht. Ja, die Redaktionen sind alle noch so im Bereich von Weihnachten und Neujahr eben. Da arbeiten noch nicht mehr alle. Ne? Ja, so langsam geht's jetzt los. Jetzt kommt die CES, aber das wird halt ein Thema für nächste Woche. Ja, da wird's einiges Interessantes geben. Aber jetzt hier gab es zum Beispiel die Meldung, dass Huawei das Mate 30 ja, 12 Millionen Mal verkauft hat weltweit, ja, was gar nicht so schlecht ist. Und damit hat es auf jeden Fall, das kann man sagen, allen Unkenrufen zum Trotz sich standhaft bewährt gegenüber den Erpressungen der USA hinsichtlich Huawei und somit dann eben auch gezeigt, dass Huawei auch ohne Google hier seine Firma schützen kann und halten kann. Das finde ich ganz gut und vor allem auch, dass auch außerhalb von China das Mate 30 doch so verkauft wurde, wie ich das erwartet habe. Zwar nicht so in den Mengen, wie jetzt beispielsweise das gekommen wäre, da bin ich mir ganz sicher, mit den Google Services drauf. Ja. Aber so wie ich das erwartet habe, trotzdem, dass eben keine Google-Services drauf sind, hat sich das Gerät recht gut verkauft, ja, relativ gut. Und deswegen ist das die Bestätigung, finde ich auch, dass Huawei nicht unbedingt die Google-Services braucht. Und hoffe, dass das auch ein Zeichen gibt an die Firma selbst, in Zukunft eben auf Huawei Services zu setzen, möglicherweise auch dann, falls sich da Einigung im Handelsstreit ergeben wird, irgendwann mal, ja, dass dann trotzdem eben Huawei Mobile Services genutzt wird und nur optional eben, wenn der Nutzer das möchte, die Google Services dazu installiert werden können. Das wäre zumindest bei mir zu wünschen. Denn bevor ich mich wieder eben auf eine US-amerikanische Firma verlasse, da muss noch viel Wasser denn rein runterfließen. Ja. So schnell wird es nicht mehr gehen, der Schaden, der jetzt verursacht wird. Das Vertrauen, das müsste erstmal wieder aufgebaut werden. Und da bräuchte man also feste Garantien. Ja. Aber man sieht ja jetzt momentan, dass jede Garantie, die irgendwann mal gegeben wurde von dem Blondie da komplett ad absurdum geführt wird und einfach Versprechen, Verträge gebrochen werden, eins nach dem anderen und auch Druck ausgeübt wird. Ja, ist halt schwierig, ne? Wenn man gleichzeitig Wirtschaftsmacht und militärische Macht ist, ne? Dann kann man dann sagen, wir machen, was wir wollen. Fertig. Ja, so ist es halt. Und deswegen, mir egal, also lieber gehe ich da dann Richtung Huawei. Und mache mich da dann unabhängig davon. Nun gut, Redmi hat jedenfalls, also Xiaomi, ne, ist ja, hat ja die Marke Redmi, die Untermarke Redmi mit dem K30 5G auch sich hier in dem Markt gemeldet. Und das ist bei dieser chinesischen Zulassungsbehörde, den TENA nennt sich die, aufgetaucht mit 10 GB RAM. Ja, ich habe ja schon gesagt, das wird in 2020 interessant werden, also Geräte mit mehr als 8 GB Hauptspeicher. Und wenn man jetzt so mal sieht, wie das Gerät so positioniert ist, dann sieht man auch, wohin die Reise gehen wird. Ich weiß nämlich nicht genau, ob man unbedingt sagen kann, dass das Redmi K30 so ein Flaggschiff, also ein High-End-Gerät ist, sondern ich würde es eher schon so ans obere Ende der Mid-Range-Geräte einordnen und trotzdem hat es schon solche beachtlichen Ausstattungsmerkmale. Ja. Es wird wohl auch eine Version mit 12 GB RAM und 512 GB Speicher geben. Das ist allerdings noch nicht 100% belegt, beziehungsweise belegt, ob es in Europa rauskommen wird oder ob das wieder nur so Special Edition für Asien ist. Wobei es ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen, dass dieses K30 überhaupt nach Europa kommt. Auch das wird man sehen. Xiaomi hat ja aber angekündigt, dass Europa als großen Markt hier ins Ziel nehmen 2020. Das lässt also hoffen. Der zur Verfügung stehende Storage, ja, ist dann eben auch bei der 10 GB Version bei 256 GB, was durchaus okay ist. Und ja, was weiß man sonst noch? Ein 6,67 Zoll FHD Plus LCD Display mit einer 120 Hz Refresh Rate. Wahnsinn. Und HDR10. Dann gibt es eine 64 Megapixel Kamera mit einer 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und 5 Megapixel Makrokamera sowie ein 2 Megapixel TOF, also Time of Flight Kamera, und das alles dann eben kombiniert, gar nicht so übel, muss ich sagen. Kann 4K in 30 Frames pro Sekunde und Slow Motion, also Zeitlupe Aufnahme in 960 Frames pro Sekunde, und hat einen 10-fach digitalen Zoom. Front-Facing ist dann 20 Megapixel Primary Sensor und 2 Megapixel TOF-Kamera, Time-of-Flight-Kamera zum Erkennen der Tiefe. 4500 mAh Akku runden das Ganze dann ab, und der Fingerprint-Scanner ist an der Seite angebracht. Auch interessant mal. Es gibt auch NFC, Dual-SIM-Support, Bluetooth 5.1 und MyUI 11 auf Android 10 basierend wird standardmäßig drauf installiert sein. Gar nicht so übel, meiner Meinung nach. Das Realme X50, da sind jetzt Bilder aufgetaucht, und das sieht schön aus wie so ein Outdoor-Smartphone. Interessant. Das sieht aus wie so ein Rugged-Phone, ja, wie es da immer heißt. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur Rugged Phone. Ich glaube, das sieht hier auf den Bildern nur so aus, ja. Das sind so Renderings, ja. Ich glaube, das ist einfach nur unglücklich gezeigt, und vor allem die Vorderseite wird nicht gezeigt. Ich glaube auch, wenn ich mir das so richtig angucke, ist es auch mehr so ein, naja, sagen wir mal, so ein dickes Design, ja. Sieht aber ganz gut aus, finde ich. Ob diese Schattierungen, die da zu sehen sind, ob die jetzt tatsächlich drauf sind oder ob das jetzt nur hinzugerendert wird, weiß ich nicht. Man hat ja auch noch nicht so viel jetzt da erkannt da drauf. Jetzt muss ich nochmal gucken, die technischen Daten, was da bekannt ist davon. Das Realme X50 5G. Da gibt es nur Gerüchte, dass es eine 64 Megapixel Hauptkamera hat und mit Weitwinkelobjektiv ausgerüstet ist. Dass es wohl ein Snapdragon 765G ist und damit ganz klar ein Midrange-Gerät. Ja, okay. Ich muss sagen, das ist ein bisschen mau natürlich an Informationen, aber ich denke, das Design ist schon mal zumindest ein bisschen hervorstechend, ja, weil momentan kommt ja wirklich so designmäßig nicht viel Neues, und von daher, mindestens etwas. Die Xiaomi Watch Collar nennt sich die. Da ist jetzt auch was Genaueres dazu aufgetaucht, ja, unfassbar. Man kann da auch schon erkennen, wie die aussieht. Übrigens wird diese Xiaomi Watch tatsächlich nicht von Xiaomi gebaut, sondern von irgendjemand anderem, aber auch nicht von Amazfit nennt sich die, glaube ich, genau. Auch der, das ist nicht der Hersteller, also es ist ein bisschen dubios, wer die dann jetzt herstellt, aber ist ja auch eher ehrlich gesagt egal. Interessanter ist, dass Wear OS drauf ist, ein 1,39 Zoll Display mit 54x454 Pixel AMOLED Display, was also gar nicht so schlecht ist, 420 mAh Akku, NFC, GPS und hat 50 Meter Wasserresistenz, Bluetooth 5.0 ist da drauf und designmäßig, ja, macht es jetzt keine großen Sprünge, ist aber auch nicht schlecht. Also von daher denke ich, wird es vielleicht auch eine interessante Sache von einigen für einige Leute werden. Sicherlich kann man die mal im Auge behalten. Das könnte noch interessant werden. Das Xiaomi Mix Alpha hingegen, dieses super tolle, schöne Gerät, von dem ich schon mal geschwärmt hat, das quasi so an den, also die Seiten an dem Gerät sind auch ein Display. Ja, gar nicht so schlecht, finde ich. Aber das ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht gab es zu wenig Vorbestellungen, weil das Teil ja 2500 Euro kostet. Oder es gab andere Probleme. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall wurde das jetzt erstmal der Launch erstmal abgesagt. Der hätte eigentlich jetzt im Dezember sollen stattfinden. Ja? Und das war's dann. Ja? Also es gibt keine Auslieferung bis jetzt und es wird auch in absehbarer Zeit das Gerät nicht geben. Schade, weil das wäre designmäßig absolut schon mal ein Bringer gewesen. Endlich mal wieder ein neues Design, endlich. Ja. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, jedenfalls geht es mir so, 2500 Euro ist natürlich jenseits von Gut und Böse niemals, ne? Niemals. Also zumindest nicht, wenn der Euro so viel wert ist wie jetzt. Ja? Also wenn der Laib Brot mal 40 oder 50 Euro kostet, dann würde ich das für 2500 Euro holen, ja, aber vorher nicht. Ja? Das ist einfach nicht drin, das geht nicht. Und ja, also irgendwo ist dann auch Schluss. Die technischen Daten vom Xiaomi Mi 10 und Mi 10 Pro, die sind jetzt aufgetaucht und kurz vor der offiziellen Vorstellung. Die Daten gelten als offiziell, also als sicher. Das Mi 10 oder ich lasse das Mi 10 mal jetzt mit dem Vorlesen, das Mi 10 Pro, das hat 6,5 Zoll Display mit 90 Hertz Refresh Rate, 12 GB RAM. Ja, auch hier merkt es wieder, ja, 2020 ist angekommen in Asien. Hoffen wir, dass es auch in Europa ankommt. Mit einem Qualcomm Snapdragon 865 Chipsatz, 108 Megapixel Hauptkamera, 48 Megapixel plus 12 Megapixel plus 8 Megapixel, das ist die Kombination, 4500 mAh Akku, 66 Watt Wired Charging, das heißt ziemlich schnell, und 40 Watt Wireless Charging. $650 soll das Teil nur kosten, was für die Leistungsdaten doch recht gut ist, meiner Meinung nach. Und offiziell soll es hier beim Mobile World Congress 2020 vorgestellt werden. Und da findet ihr im Februar statt. Von daher müssen wir uns für letztendlich noch dahingehend gedulden, bis es dann endlich offiziell ist. Genau. Das Mi 10 hat übrigens der gleiche Chipsatz, eine schlechtere Kamera. Ja? 20 Megapixel, 12 Megapixel, 5 Megapixel. Und hat von 8 bis 12 GB Hauptspeicher. Da gibt es anscheinend verschiedene Versionen. Das wird 550 Euro kosten. Ich wüsste eigentlich nicht, was gegen das Mi 10 Pro sprechen würde, wenn das nur 100 Euro mehr kostet. So, dann Samsung will den Pro-Mode-Video-Recording-Modus zurückbringen. Das ist dort doppelt gemoppelt wieder, genau. Den Pro-Mode Video Recording für das Galaxy S20. Und wenn ihr jetzt stutzt, was, S20? Und da haben wir ja noch ein bisschen hin. Offenbar ist es so, und das ist eigentlich schon das, was noch interessanter ist an der Meldung, offenbar ist es so, dass das ursprünglich S11, ja, jetzt tatsächlich S20 heißen soll. Galaxy S20. Ist, auch da ist es zwar noch nicht ganz offiziell, aber die Jungs bei XDA Developers haben dort schon deutliche Beweise gefunden, dass das Gerät offenbar Galaxy S20 heißen soll und eben nicht S11. Okay, je nachdem, was sich da dann eben als richtig entpuppt, wird eben entweder das Galaxy S20 oder das S11 diesen Pro-Mode-Video-Recording haben, denn darum geht's halt. Interessante Geschichte, meiner Meinung nach. Mal gucken. Ich fände das ganz schön, wenn die das wirklich S20 nennen würden, um das ein bisschen mehr abzukapseln von der bisherigen, langweiligen, kleinen Verbesserung. Vielleicht suggeriert es dann auch, ja, dass dieses Samsung Galaxy dann wirklich was richtig Neues, Geniales ist. Ja. Und so alles, was man bisher an ersten Renderings sehen kann, von der Rückseite, von der Kamera und so, hat es auch schon mal einen kleinen aufregenden Touch, ja, wo ich dann sage, okay, da das Teil, S, wenn das jetzt noch S20 heißt, und mit dem Design hinten, da lässt sich doch hoffen, dass das wirklich ein richtig neues Gerät ist. Wahnsinn. Und wenn sich das dann noch koppelt mit den Aussagen, die ich gelesen habe, dass Samsung jetzt auch darauf abzielt, die Handys günstiger zu machen, dann muss ich sagen, hey, das könnte es sein. Haben die es erkannt? Top-Leistung, weniger Geld ist gleich, wir holen uns jetzt die Kunden von allen möglichen Herstellern zurück. Wahnsinn, oder? Das wär's doch. Huawei verkauft jetzt die Kirin-Chips auch an andere Android-Hersteller und somit haben die zwei intelligente Schritte unternommen. Zuerst mal haben sie weitere Einnahmenquellen von anderen Firmen, ja, die in ihren Handys ebenfalls die Kirin-Chips als Prozessoren verbauen und bieten dann natürlich auch für jede Menge Hersteller komplette Sätze an, so wie das auch Qualcomm macht mit dem Snapdragon, was eben auch dazu führen wird, dass möglicherweise auch Geräte außerhalb von China eben diesen Kirin-Chipsatz benutzen, was wiederum jetzt speziell Sanktionen gegen HiSilicon, den Hersteller von dem Kirin, ja, ist ja nicht direkt Huawei, sondern es ist irgendwie so eine, ja, ich weiß, glaube, es ist eine verwandte Firma, HiSilicon nennt sich das, ja, und dass die dann eben weitaus weniger Gefahr laufen, von Sanktionen getroffen zu werden, wenn amerikanische Hersteller beispielsweise so einen Kirin-Chipsatz benutzen für ihre Geräte, weiß noch zwar nicht, ob sie sich das trauen, aber wenn sie sich trauen, dann wäre ein zum Beispiel Sanktionen gegen HiSilicon äußerst unwahrscheinlich, weil es dann ja amerikanische Hersteller treffen würde, ne? Und das geht ja gar nicht. Ne? Ne? Ich lasse jetzt keine weiteren markigen Sprüche ab. So, ja. von daher finde ich das also sowohl geschäftsmäßig eine gute Idee. Ja? So kann HiSilicon doch einiges verdienen, damit eben auch Huawei. Und gleichzeitig schützen sie ihren Prozessor vor Sanktionen. Von daher doppelt Gewinn eigentlich für die Firma. Samsung aktualisiert, ich kann es kaum glauben, was ich da lese, ja, aktualisiert seine Geräte schneller als Google. Das hat jetzt sich in der letzten Zeit verdichtet, was einmal schon passiert ist und in der Presse tatsächlich für Verwunderung gesorgt hat, in der Fachpresse, ja, hat hier jetzt des Öfteren schon stattgefunden. Jetzt kann man durchaus sagen, dass momentan die Geräte schneller geupdatet werden, als Google das tun kann. Ja. Das ist schon interessant. Also in einem bestimmten Land, in Deutschland war das, glaube ich, genau, wurde also jetzt das Galaxy Note 10 und das Note 10 Plus mit dem Januar-Patch ausgestattet und die Pixel-Geräte noch nicht. Also das heißt, hier ist es jetzt schon wieder passiert, dass Samsung schneller ist mit Updates als Google. Das ist meiner Meinung nach schon eine Aussage. Ob jetzt eine Aussage gegen Google oder eine Aussage für Samsung, das lasse ich jetzt einfach mal dahingestellt sein. Ja. Auf jeden Fall ist es bemerkenswert, und wenn das so weitergeht und auch Samsung auch weiterhin so ihre älteren Geräte so freudig updatet, wie sie das bisher gemacht haben, ja, also im letzten Jahr gemacht haben, sagen wir es so, weil früher war das ja schon ziemlich schlimm bei Samsung, ja. Hast du nicht das neueste Samsung gehabt, hast du auch kein Update mehr bekommen. Ja. Das hat sich durchaus gewandelt. Das heißt, es sind auch doch schon zwei Generationen, möglicherweise sogar manchmal drei Generationen zurück, wo noch geupdatet wird. Und das ist doch eine faszinierende Geschichte. Und wenn sich das dann hier so fortsetzt, dann haben wir bald doch Anlass genug zu sagen, also wenn ihr ein aktuelles Android wollt, dann müsst ihr ein Samsung nehmen. Das ist schon ein Hammer, finde ich. Google News, das hat zwar jetzt nicht unbedingt was mit Mobile-Sachen oder mit Android selbst zu tun, aber ich wollte es trotzdem mal erwähnt haben, stellt den Magazinservice ein, den Digital Magazine Service. Und wenn ihr nicht wisst, was das ist, genau deswegen wird er eingestellt. Ja, das nennt sich, hat sich früher mal Play Magazines genannt. Ja, Play Magazines. Das wurde dann umbenannt in Play Newsstand. Ja, um eben auch hier die Zeitungen so mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Ja. Und jetzt fliegen die Magazine jetzt komplett raus. Und damit war es das dann. Also keine Digital Magazines mehr. Ja. Und wieder ein Dienst, der hier wegfällt. Warum, weiß ich nicht, ob es sich nicht gelohnt hat vielleicht. Also grundsätzlich fand ich die Idee von digitalen Magazinen zu kaufen schon mal gut, aber wie gesagt, vielleicht ist es dann eben so passiert, wie es auch mir passiert ist, ich habe dann trotzdem keine gekauft. Ja. Warum? Weil alle Informationen im Internet eben vorhanden sind, da muss man keine Magazine mehr abonnieren. Ja. Und deswegen, tja, lohnt sich das wohl auch nicht mehr. Also, Google macht dort weiter im neuen Jahr, wo sie im letzten Jahr auch aufgehört haben, mit dem Einstellen von Diensten. Ja. Wenn sie weiterzumachen und weitere Dienste einstellen, ja, irgendwann stellt Google so viele Dienste ein, dass sie ganz weg sind. Ja. Irgendwann schalten sie noch die Google-Suche ab und dann war es das. Naja. Samsung hat Galaxy Buds Plus angekündigt. Ja. Die sollen bald rauskommen jetzt. Aber leider, wie es so aussieht, haben die keine Active Noise Cancellation, und damit ist natürlich das Ganze für mich vollkommen uninteressant. Also heutzutage würde ich mir nie mehr einen Kopfhörer oder Buds kaufen, die eben keine Active Noise Cancellation haben, denn ich möchte da nicht das Ding so laut aufdrehen müssen, um was zu hören, dass mir die Ohren schlackern. Ich habe halt sehr empfindliche Ohren, und das ist immer so eine Geschichte, wisst ihr, wenn ihr die Umwelt hören wollt, dann habe ich einen ganz einfachen Tipp: steckt euch keine Kopfhörer ins Ohr. Und wenn ihr wenn ihr das hören wollt, was über den Kopfhörer kommt, dann nehmt ein Noise Cancellation Kopfhörer. Da müsst ihr es auch nicht so laut machen, dann kriegt ihr von der Umwelt trotzdem noch was mit. Ja? Das ist nämlich die Geschichte dabei. Aber die störenden Geräusche werden eben rausgefiltert. Ich weiß nicht, ob den Leuten bewusst ist, dass die Aussage, ja, aber ich will ja noch was von der Umwelt mitkriegen, nur dazu führt, dass man dann diese Buds da reinsetzt und das Ding noch lauter macht, und dann hat man noch mehr Lärmbelastung und schädigt sich die Ohren damit. Mehr bringt das nichts. Weil ansonsten braucht ihr euch das Teil auch nicht reinzumachen, ne? wenn ihr das nicht hört. Also dreht man es hoch. Und bei Noise Cancellation braucht es nicht so hoch zu drehen, weil ihr vorher schon was hört. Ganz einfach. Nun ja, egal, wie auch immer. Damit ist es natürlich für mich ja, ein Fail. Ja, mal gucken, was die Dinger kosten. Vielleicht wird es dann eben so als Billigheimer vielleicht noch seine Abnehmer finden. Ansonsten würde ich dann doch lieber zu den Sony XM1000 Earbuds XM, also zumindest die 1000er Serie Earbuds schauen. Die haben richtig gutes Noise Cancellation eingebaut und das ist eine super geniale Soundqualität. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Samsung an diese Qualität rankommen. Das Black Shark 3 startet wohl nächsten Monat in China, ja, mit einer größeren Batterie, also größeren Akku. Ja. Ausgewiesen ist das Ganze als 5G-Gerät natürlich, fast schon, muss man sagen. Ja. Und Shark Heil EA0 ist das Equipment, das Model, das eben dort angemeldet wurde. Ja. Sehr interessant. Und ja gut, hier sind noch jede Menge Aussagen oder Details zu den verwendeten Funkbänder zu sehen. 4700 mAh Akku soll es haben und ja, mehr weiß man jetzt noch nicht genau. Aber man weiß schon, dass es mit einem Snapdragon 850 Prozessor kommt und eine höhere Refresh Rate hat als der Vorgänger. Und damit hat man natürlich auch wieder eine Gaming-Maschine. Klar, die Black Shark-Reihe ist ja ein ausgewiesenes Gaming-Smartphone und von daher muss da natürlich auch Power vorhanden sein. Ja, ich kann es nur immer wieder betonen, sobald ihr hier das Teil zum Spielen nehmt, Power, Power, Power. Mehr ist dazu nicht zu sagen. bei dem Master Lu Ranking, ja, für die flüssigsten Smartphones, ja, war was Interessantes. Und zwar, das Huawei Mate 30 Pro hat auch diesen Titel abgeräumt. Also nicht nur beste Kamera von DxOMark, beste, jetzt flüssigste Smartphone hier vom 2019. Es ist, das Mate 30 ist einfach das Smartphone des Jahres 2019. So viele Titel, so viele Preise, so viele Lorbeeren wie dieses Gerät hat kein anderes Smartphone auf diesem Planeten 2019 eingeheimst. Fertig. Ja, muss man ganz klar sagen, das Hammergerät, das Mate 30, und hier auch wieder in der Kategorie deutlich gesiegt. Allerdings Hydrogen OS ist als die flüssigste UI gekürt worden. Also hier hat offenbar der technische Vorsprung von dem Huawei Mate 30 noch das Ganze gerettet, denn das Hydrogen OS, ja, das ist die chinesische Version von dem Oxygen OS von OnePlus, ja, das wurde eben zur besten User-Interface oder zum flüssigsten User-Interface gekürt. Also da hat OnePlus ein bisschen Pech gehabt. Hätten sie die Leistungsdaten gehabt vom Mate 30, wäre das OnePlus wohl, die aktuelle Version, wäre das wohl der Sieger gewesen, ja, in dieser Liste, das 7T Pro. Ja. So ist es eben hier mit 166 Punkten etwas abgeschlagen. Das Mate 30 Pro hat 174 Punkte bekommen. Ja. Übrigens, wenn ihr so einen Vergleich haben wollt, das Galaxy Note 10 Plus 5G hat 150 Punkte bekommen. Also da könnt ihr das mal einordnen, ja, wie das ist. One UI hat ja das Galaxy Note 10 Plus drauf und 150 Punkte da. 166 Punkte des OnePlus 7T Pro und 174 Punkte des Mate 30 Pro 5G. Das sind Welten dazwischen, kann ich nur sagen. Wahnsinn. Tja, so sieht's aus. Und dann gibt's noch was von Amazfit. Und zwar eine neue Smartwatch soll jetzt demnächst vorgestellt werden. Erste Details oder erste Bilder sind jetzt schon rausgehauen worden, offiziell vom CEO sind diese Bilder rausgehauen worden. Und das sieht die Smartwatch gar nicht mal so übel aus, vor allem in dieser Schneetarn-Version mit blauem Ring und im Schneetarn-Armband und Gehäuse-Schneetarn finde ich äußerst genial. Wow! Das spricht mich wirklich an, sowas jetzt. Irre. Ne? T-Rex nennt die sich. T-Rex heißt diese neue Smartwatch von Amazfit. 20 Tage Akkulaufzeit soll die haben. Ja, gar nicht so schlecht wäre das. Das wäre richtiger Wahnsinn. Und ist natürlich, das lassen auch diese Schneetarn-Dinger und ja, das Präsentieren im Sand und Wasser und Eis, ja, das auch tatsächlich suggerieren, dass das also eine militärzertifizierte Outdoor-Smartwatch ist. Okay, was immer das auch heißt. Jedenfalls soll die eine Hitzeresistenz von 70 Grad Celsius haben und eine Frostresistenz von minus 40 Grad. Also egal, ob ihr im tiefsten Sibirien seid oder in der Sahara, die Uhr sollte funktionieren. Ja. Und sie wird auch, sie ist auch getestet worden, 240 Stunden in so Hitzedampf. Ja, so über kochendem Wasser, ja, der Dampf, ne, getestet worden und 96 Stunden mit Salzspray als Säuretest, ja. Also ich denke mal, die meinen Salzsäurespray, ja, keine Ahnung, ist ein bisschen schlecht ausgedrückt hier, mit Salzsäurespray 96 Stunden lang benetzt worden, natürlich wahrscheinlich so mit was weiß ich, 2-3%, ne, Säureanteil natürlich, klar, schon wäre das Ding weg. Also das ist schon zumindest mal von dem, was jetzt hier so gesagt wird, interessant. Sieht auch interessant aus. Ein bisschen billig sieht es aus. Also so insgesamt, wenn ich mir das angucke, sieht man, macht zumindest den Eindruck, so Plastik-Fantastik. Aber wisst ihr, jetzt kommt es natürlich auf den Preis an. Optisch vom Design her sind die Dinger saugut. Ja. Jetzt wird sich dann zeigen, wie die eben preislich positioniert sind. Also eine 299 Euro Uhr ist es sicherlich nicht, 199 auch nicht, vielleicht so 100, 170, ja, wäre da schon drin, denke ich. Da kann man dann schwach werden. Ne? Die Uhr hat auch GPS eingebaut, also auch ein Kompass, Barometer, Altimeter, also logisch, klar, Barometer und Höhenmesser ist dann natürlich, gehen ja Hand in Hand, sollte klar sein. Und ist somit dann auch für Outdoor-Sports-Programme geeignet, wie eben für Skifahren, Hiking, Mountain Climbing, also Bergsteigen und Trailrunning. Cool. Also die Amazfit T-Rex, ja, was sie kosten wird, weiß ich noch nichts, soll auf der CES 2020 jetzt vorgestellt werden und die startet ja morgen. Ja, ist wieder total unglücklich, das Datum, ja, natürlich, ne, ein Tag nach dem Uncast, sehr schade. Okay, kann man aber nichts machen, was soll's, müssen wir durch. Gut. Ja, und durch sind wir auch mit den News jetzt und zum Schluss natürlich die App der Woche. Und diesmal habe ich mir einfach erlaubt, eine besondere App mal zu zeigen, ein Game, ja, so ein Idle-Game, also das heißt, wo im Hintergrund so weiterläuft, ein Idle-RPG nennt sich das, ist nicht jedermanns, jeder Frau Sache, ja, hier sowas zu spielen im Hintergrund, aber jetzt fange ich auch schon an mit den Doppelgeschlechtern, ja, also ihr wisst, was ich meine, ja, vielleicht, weil ich jetzt hier schon total schlechtes Gewissen habe, dass ich überhaupt das als App der Woche gemacht habe, ist mir aber egal, weil ich finde, die App ist einfach genial, geniale Grafik, ja, super coole Möglichkeiten, um seine Chars weiter aufzupowern, ja, und sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viele Chars gibt es davon, ja. Jetzt gucke ich mir das gerade nochmal an. Also dieses Game bietet wirklich jede Menge Abwechslung. Es hat, außer da, dass es natürlich auch im Hintergrund immer weiterläuft. Das heißt, man muss nicht permanent am Smartphone sein, um da trotzdem noch weiterzukommen. Ja. Es gibt so viele Chars, die eben freigeschaltet werden können. Und es kommen immer wieder neue mit dazu. Man muss natürlich aufpassen, dass man da nicht zu viele von diesen Lootboxen da kauft, ja, das sind da hier solche Gachas, ne, solche Kugeln, ne? Sehr beliebt sind diese Gachas in Japan. Und da weiß man nie, was man bekommt. Aber es gibt sehr, sehr viele. Also hunderte von japanischen Anime-Chars sind da vorhanden und es sind alles natürlich Battle Girls. Sorry, liebe Männer, ja, es gibt keine männlichen Chars. Dieses Spiel ist nur mit Frauen. Sorry, ja. Die haben unglaublich unterschiedliche Charaktere, von super süß, super goldig bis mega hart und brutal, ja. Echt, da gibt's alles Mögliche. Und entsprechend müsst ihr auch dann in eure Party, da könnt ihr mehrere von diesen Girls einfügen und da müsst ihr dann eben auch die richtig zusammenstellen, sonst kriegt ihr auch mal einen auf den Deckel, ja. Das ist also wichtig und natürlich kann man auch jeden einzelnen Char noch verbessern, hochleveln, aufpowern, ausrüsten mit verschiedener Rüstung und so weiter, die ihr wiederum bekommt, wenn ihr hier also Kämpfe bestreitet, auch durch Kämpfe im Hintergrund, ja, und so weiter und so weiter. Und der Ablauf ist eigentlich so wie bei jedem Idle-RPG-Game, ihr levelt auf, ihr geht immer weiter, bis es irgendwann stagniert und dann könnt ihr sowas wie ein Reset machen, ja, behaltet aber eure Punkte sozusagen mit und könnt dann eben also wieder schneller aufbauen, ja, und nach vorne kommen. Und dann eben wieder ein Stück weiter gehen. Und insgesamt hört sich das zwar sehr, sehr simpel an, ja, aber durch viele Sonderschlachten beispielsweise, die man hier spielen kann, wo man dann auch dabei sein muss, ja, wirkt sich das dann sehr, sehr positiv aus, sodass es nicht langweilig wird. Natürlich auch ganz klar hier ein definitives Ding ist, die Charaktere zu sammeln. Ja, so, also das ist eigentlich der Hauptantrieb, muss ich sagen. Ja. Nebenbei werden aber auch noch solche, man möchte sagen, Minigames mit eingeführt. Ja, und auch so eine Art Dating-Simulation ist auch damit eingeflochten. Also ganz lustig, finde ich. Und witzig gemacht, abwechslungsreich auf jeden Fall. Man braucht vielleicht auch eine große Portion Humor, ja, dafür. Man darf das nicht so ernst nehmen, ist auch nicht so gedacht. Das ist kein bierernstes Game mit RPG oder was, wo man dann hier Guild Wars macht oder so. Ja, es gibt Guild Wars, aber wisst ihr, das ist mehr so Spaß. Es gibt PvP, aber auch da ist es so, dass es eben hier nicht darauf ausgelegt ist, dass das jetzt so ein E-Sports-Game ist. Das ist ein lustiges Fun-Game. Ja. Das macht entweder Spaß oder es macht nicht Spaß. Mir hat es Spaß gemacht und deswegen App der Woche. Und damit sind wir auch am Ende vom Uncast, ja, vom ersten Uncast im Jahr. Ja, schwierig hier, so eine Abmoderation zu machen, ja, von der ersten Sendung. Da weiß man gar nicht, was man sagen soll. Wie immer steht die Line-Community auch in 2020 euch zur Verfügung. Wir sind hier jetzt nicht gut, wenn wir wollen. Und da könnt ihr dann auf jeden Fall eure Nachrichten, Kommentare und so weiter loslassen, wie immer. Und ich denke, sie wird auch in 2020 sehr, sehr wichtig sein, die Community. Viel los war ja in der Community eigentlich nicht. Hier zwischen den Jahren, was ja hier auch verständlich ist, natürlich, ganz klar. Das ist ja immerhin, ne? Sind ja nicht alle so verrückt wie ich, dass noch hier diesen Netcast und die Netcast zwischen den Jahren machen. Aber okay. Auf jeden Fall, ich werde vielleicht noch die letzten Nachrichten noch nachholen nächste Woche, wenn dann dieses Jahr aufgelaufen ist. Auf jeden Fall war es das für heute und ich wünsche euch nicht nur ein frohes Jahr, sondern natürlich auch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen Kompetenz live und wie immer, hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.